Bist du denn narrisch? Geh ich auf endlich auf Zeit. Mach keine Sache. Lass mich gehen. Mach keine Sache. Lass mich gehen. Da kommt ein fremder Mann, mach dir schon ganz die Nacht, als ob nichts mehr, als ob nichts mehr wie dir und mir. Im Haus!